Mit Hallo! Ich bin der Staub. Willst du nicht selbst? Mach überall Schmutz. Ich bin ein Teil der Sauberkeit. Wo fehlt, mach ich mich rein. Wo man mich denkt, wenn ich mich bin. Ich gehe auf Rauch und mache Staub und mache alles dreckig, dreckig, dreckig. Hey, Juhi! Progress bringt Hilfe, Progress bei Tag. Progress entfernt jeden Staub. Der Teppich wird wunderschön wie ein Gesicht. Die Farbe geht wieder.